Kapitel 2 Lina geht durch den Ballsaal. Sie hat noch nie so viele elegante Menschen gesehen wie hier im Schloss. Die Musik spielt und die Leute reden und lachen. Tausend Kerzen brennen. Plötzlich steht ein junger Mann vor ihr. Er verbeugt sich und sagt, »Guten Abend, schöne Dame. Wollen Sie tanzen?« »Wer?« »Ich?« »Oh ja, gerne.« »Ich habe gar nicht gedacht, dass jemand mit mir tanzen will«, denkt Lina, »und dann gleich so ein schöner Mann.« Alle Leute sehen sie an. »Oh Gott, sicher wissen alle, dass ich eigentlich Aschenputtel bin und keine feine Dame. Jetzt ist es ihr peinlich, dass sie überhaupt gekommen ist. Als die Musik zu Ende ist, will sie schnell gehen. Aber da kommt ein anderer junger Mann und fragt, »Darf ich den nächsten Tanz mit der schönen Dame tanzen?« »Nein«, sagt ihr Partner, »das ist heute Abend meine Tanzpartnerin.« »Natürlich, wie Sie wünschen, mein Prinz«, sagt der Mann und geht wieder. »Sie sind der Prinz?« fragt Lina überrascht. »Und Sie tanzen mit mir?« »Ja.« Ich will am liebsten den ganzen Abend mit Ihnen tanzen. Aber warum? Sie sind die schönste Dame hier im Saal. Das ist nur ein Witz, denkt Lina. Aber bevor sie etwas sagen kann, fängt die Musik wieder an und der Tanz geht weiter. Lina und der Prinz tanzen wirklich den ganzen Abend miteinander. Nur sehr ungern verabschieden sie sich am Ende. »Ich bringe sie noch nach Hause«, sagt der Prinz. »Oh, vielen Dank, aber das ist nicht nötig.« »Doch, doch, es ist spät, vielleicht passiert ihnen etwas«, sagt der Prinz und denkt, »ich muss wissen, wo dieses schöne Mädchen wohnt, dann kann ich sie wiederfinden.« »Er darf nicht wissen, wo ich wohne, sonst kann er mich wiederfinden«, denkt Lina. »Und dann findet er nur Aschenputtel.« Als sie zu ihrem Haus kommen, läuft Lina schnell weg und verschwindet im dunklen Garten. »Halt! Warten Sie! Ich weiß ja gar nichts über Sie. Wie heißen Sie? Wohnen Sie hier?« ruft der Prinz. Er klopft an der Haustür. »Hallo! Ist jemand zu Hause?« Er klopft noch einmal. Nichts. Er will schon gehen. Da endlich öffnet sich die Tür. Linas Vater steht im Schlafanzug vor ihm. »Wissen Sie, wie spät es ist? Wer...« »Oh, Majestät, Sie sind es. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie vielleicht eine schöne Tochter? Ich habe sogar zwei schöne Töchter. Sie sind beide beim Fest im Schloss. Ist eine schon nach Hause gekommen?« »Ich weiß es nicht.« Der Prinz sieht ihn fragend an. »Wir können ja mal nachsehen.« Sie gehen durch das ganze Haus, aber niemand ist da. Am Ende kommen sie in die Küche. Aschenputtel liegt neben dem Ofen in der Asche wie immer. Es ist dunkel, man sieht nicht viel. »Wer ist das?« fragt der Prinz. »Ach, das ist nur Aschenputtel.« »Aschenputtel?« »Das ist, nicht so wichtig. Darf ich jetzt wieder schlafen gehen?« »Aber sie ist doch hier in den Garten.« »Ja, gut, gehen Sie schlafen.«